zum Rest der Welt. Und auch auf unser nächstes Thema passt der Stoßseufzer, es hätte so schön sein können. Ein geschickter Schachzug, nämlich der Wahlstrategen der SPD, der Bericht der sogenannten Hartz-Kommission, er schmeckte nach Aufbruch und Machen und Arbeitsmarkt wieder in den Griff kriegen. Vor allem das magische Versprechen, die Arbeitslosenzahlen zu halbieren, obwohl das dann doch fatal an Schröders 3 Millionen vom letzten Wahlkampf erinnerte, die selbst dann nicht Wahrheit wurden, als der Kanzler auf 3,5 Millionen erhöhte. Kurz nach der Veröffentlichung der Hartz-Vorschläge gab es sogar Jubel von der Konkurrenz in Gestalt von Stoibers Wirtschaftsmann Lothar Späth. Inzwischen ist die Begeisterung abgeflaut, sogar in den eigenen Reihen. Aus Berlin, Jörg Münchenberg. Der Gegenwind wird heftiger. Erstmals hat sich jetzt auch der Vorstandschef der Bundesanstalt für Arbeit, Florian Gerster, kritisch über die Zielsetzungen der Hartz-Kommission geäußert. Eine Halbierung der Arbeitslosenzahl bis 2005, wie von VW-Personalvorstand Peter Hartz angekündigt, sei ein äußerst ehrgeiziges Ziel, meinte Gerster in einem Interview mit der Bild am Sonntag. Er sei mit solchen Prognosen eher vorsichtig. Immerhin zeigte sich auch der neue Chef der Nürnberger Behörde davon überzeugt, dass in diesem Jahrzehnt Vollbeschäftigung durchaus erreichbar sei, bei einer Arbeitslosenquote von dann 3-5%. Unterdessen verstärkte die Union ihre Kritik an den Vorschlägen der Hartz-Kommission zur Reform der Arbeitsvermittlung. Nachdem bereits gestern der Kanzlerkandidat der Union, der bayerische Ministerpräsident Edmund Stoiber, der Regierung reine Wahlkampftaktik vorgeworfen hatte, schlug der Vorsitzende der Unionsfraktion Friedrich Merz heute in die gleiche Kerbe. Im Deutschlandfunk sprach Merz von einem inszenierten Medienspektakel. Und jetzt kriegen wir plötzlich 4 Wochen vor der Bundestagswahl, Mitte August, den Bericht dieser Gruppe von Herrn Hartz. Es wird nichts mehr geschehen zum Ende der Legislaturperiode. Und in Wahrheit ist doch das, was da jetzt vorgelegt worden ist, der Offenbarungseid der Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik der rot-grünen Bundesregierung. Sie haben 4 Jahre Zeit gehabt. In diesen 4 Jahren ist wenig geschehen. Und seit Dezember 2000 steigt Monat für Monat in Deutschland die Arbeitslosigkeit. Zwar lobte auch Merz die Vorschläge der Hartz-Kommission, zumindest in einigen Teilbereichen. Beispielsweise die geplanten Änderungen beim Arbeitslosengeld. Unter dem Strich aber, so der Vorwurf von Merz, gehe es der Koalition kurz vor den Wahlen letztlich nur um eine Schönung der Statistiken. 700 bis 800.000 Arbeitslose sollen nach den Vorschlägen von Herrn Hartz in den vorgezogenen Altersruhestand gehen, ab 55. So eine Politik, die wir übereinstimmend in den letzten Jahren Gott sei Dank für falsch gehalten haben. Jetzt wird's wieder vorgeschlagen. Skeptisch äußerten sich auch einmal mehr die Gewerkschaften. So lehnte Verdi-Chef Frank Zirske zentrale Vorschläge der Hartz-Kommission ab, etwa die geplante Absenkung der Arbeitslosenhilfe auf Sozialhilfeniveau. Auch die Einrichtung von Zeitarbeit-Arbeitsgesellschaften dürfe nicht dazu führen, dass durch staatliche Leiharbeiter Stammbelegschaften in den Unternehmen abgebaut würden. Insofern müssten wesentliche Ansätze der Reformkommission überarbeitet werden, meinte Pserske. Bundeskanzler Gerhard Schröder hat dagegen angekündigt, die Hartz-Vorschläge sollten noch vor den Bundestagswahlen umgesetzt werden, ohne jedoch ins Detail zu gehen. Der Plan gehe aber absolut in die richtige Richtung, schreibt Schröder in einem Beitrag für die SPD-Zeitung Vorwärts. Doch der Kanzler weiß, dass er bei den Gewerkschaften noch viel Überzeugungsarbeit leisten muss. Bereits nächste Woche will Schröder daher bei einem Treffen für die Hartz-Vorschläge werben. Jörg Münchenberg wird das aus Berlin. Es hat nun etwas pathetisch geredet, die letzte Phase im Kampf um die Köpfe und wohlgemerkt auch um die Seele der Deutschen zwischen Oder und Elbe begonnen. Deren Gemütszustand ist umwölkt, denn da und dort steht Ostdeutschland, wie es Wolfgang Thierse ausgedrückt hat, noch auf der Kippe. Und dann? Weder Gerhard Schröder noch Edmund Stoiber sind genau nach dem Geschmack vieler Wähler in den mittel- und ostdeutschen Regionen. Weder der eine noch der andere kann in seiner Biografie eine innere Beziehung zu den sogenannten neuen Ländern nachweisen, was ihnen gerechterweise nicht vorzuwerfen ist. Den ehemaligen DDR-Bürgern macht das die Entscheidung am 22. September jedenfalls nicht leichter. Schröder und Stoiber, beide sehen den Aufbau Ost als eine Sache von nationaler Bedeutung und Dringlichkeit. Beide werden nach der Bundestagswahl aber nicht die Grenzen der finanziellen Möglichkeiten des Bundes überspringen und den Landsleuten dort ausreden können, sie seien, was sich viele einreden, immer noch Deutsche zweiter Klasse. Biedenkopf hat das als Westdeutscher geschafft, auch Bernhard Vogel in Thüringen. Beide haben sich in die Gefühlswelt der bis zum Mauerfall von Freiheit und Wohlstand ausgesperrten Deutschen zu versetzen gewusst. Kanzler und Kanzlerherausforderer haben sich nun der Dolmetscherdienste zweier Politiker versichert, die ihnen die Geneigtheit der Wähler verschaffen soll. Beide, so gänzlich verschieden ihr Lebensweg ist, Lothar Späth, der Schwabe, und Manfred Stolpe, der Pommer, haben sich Respekt, wichtiger noch Vertrauen bei den Menschen erworben. Der eine als erfolgreicher Unternehmensführer, der andere mit seiner authentischen DDR-Biografie als treusorgender Landesvater. Ob das reicht? Dort, wo Helmut Kohls blühende Landschaften auch heute noch nicht wirklich blühen, wird auch ein Superminister Späth ein Wunder so bald nicht vollbringen können. Das weiß der Schwabe, das weiß auch Stoiber. Was sich der Kanzler von gemeinsamen Auftritten mit Stolpe verspricht, hat Stolpe selber gesagt. Scherzend und doch nicht nur scherzend. Er solle jetzt die Rolle von Regine Hildebrand als mahnende Stimme für Gerechtigkeit im Osten übernehmen, so vermutet er. Das wäre, meine ich, keine sehr glückliche Rolle. Die Sozialministerin mit viel Herz und Berliner Schnauze, das darf bei aller gebotenen Pietät gesagt werden, hat zur Lösung der Probleme im armen Brandenburg wenig beigetragen. Sie wollte, ein menschlich schöner Zug, vor allem Wohltaten verteilen. Die Zusammenhänge zwischen sozialer Gerechtigkeit und wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit hat sie nicht richtig wahrhaben wollen. Ihre große Popularität verdankte sie nicht zuletzt ihrer Fähigkeit, Ressentiments gegen die Westdeutschen in starke Worte zu fassen. Es war deshalb durchaus folgerichtig, dass sie sich von Stolpe getrennt hat, denn sie wünschte sich ein Bündnis mit der PDS, einer Partei, die das Prinzip der sozialen Gerechtigkeit als soziale Gleichheit übersetzt und die auch heute noch die Sehnsucht nach dem alle Lebensrisiken ausschließenden Versorgungsstaat bedient. Stolpe hat dieser Tage sehr ehrlich gesagt, dass der Aufbau Ost noch 10 Jahre brauche und bis dahin werde es keine Tage mit reinem Sonnenschein geben. Mal sehen, ob sich der verdienstvolle Mann das auch bei Wahlversammlungen mit Gerhard Schröder an der Seite zu sagen getraut. Mal sehen, ob er mutig genug ist, den Wählern der PDS, die er für seine Partei, die SPD, gewinnen möchte, klarzumachen, dass deren Rezepte in die Irre führen und dass die Zeit der DDR-Nostalgie vorüber sein sollte. Stolpe hat sich nicht wirklich versprochen, als er neulich Sympathien für eine große Koalition erkennen ließ. Dass die Sozialdemokraten in Sachsen-Anhalt, statt die PDS zu entzaubern, plötzlich selber weggezaubert wurden, war vorauszusehen. Der Kanzler hat es geahnt und der traurige Stillstand, den wir nach einem Jahr Rot-Rot in der Hauptstadt beobachten, ist ein weiterer Beweis dafür, dass die Sozialdemokratie im Bündnis mit der PDS nur verlieren kann. Als Wahlkämpfer für Schröder kann sich Stolpe verdient machen, wenn er über den objektiven Leistungen der Regierung nicht seine eigene Einschätzung verschweigt, dass der Staat nicht alles so richten kann, wie es sich die Menschen wünschen, weder unter Schröder noch unter Stoiber. Klaus Bölling war das. Und damit sind die Informationen am Abend zu Ende. Sie müssen sich jetzt, sagen die Psychologen, wieder mehr mit ihrer Familie beschäftigen, um die Lücke zu füllen, die das Ende der WM im Seelenleben reißt. Wir wünschen Ihnen dazu ein glückliches Händchen.